Ja, herzlich willkommen. Das waren die 60er Jahre vermutlich oder doch später, ich weiß auch nicht. Und jetzt hört ihr eine Literatursendung, nämlich die Sendung Radiotrinkerin bei Radio Plau. Und ich fange an mit einem Zitat aus einem Roman. Es war Adam Appleby's Unglück, dass sein Bewusstsein im Moment des Erwachens aus tiefem Schlaf sogleich mit allem überflutet wurde, an das er nicht denken wollte. Willkommen also zu einer weiteren Ausgabe der Sendung Radiotrinkerin und wieder mit einem London-Roman-Schwerpunkt. Also es geht wieder um Romanliteratur, die in London angesiedelt ist. Der einleitende Satz war nämlich der erste Satz aus dem Roman The British Museum is Falling Down oder auf Deutsch heißt es, glaube ich, Adamstag von David Lodge. Es handelt sich dabei um den dritten Roman von David Lodge, den er 1965 im Alter von 30 Jahren veröffentlicht hat. Die ersten beiden Romane von David Lodge sind The Picture Goers und Ginger Your Barmy. Und die behandeln in einem, so ein bisschen realistischer, sozialrealistischer Stil, der in den 50er Jahren in der englischen Literatur recht verbreitet war, Themen, die man wahrscheinlich als autobiografisch inspiriert betrachten kann, die aber auch so literarische Einflüsse von David Lodge, wie zum Beispiel von James Joyce oder Graham Greene, widerspiegeln. Kurz vor Erscheinen des Romans hatte Lodge gerade die ersten Jahre als Dozent für englische Literatur an der Universität von Birmingham hinter sich und war dabei, sein erstes literaturtheoretisches Buch über Language and Fiction, also Sprache und Fiktion, abzuschließen. Nebenbei hat er auch zusammen mit Malcolm Bradbury, der ja auch irgendwie bekannt ist als Autor, eine satirische Revue geschrieben in Birmingham an einem Theater dort und erfolgreich aufgeführt, was vielleicht seinen Sinn für satirische Alltagsverarbeitung ein bisschen noch verfeinert hat. Also The British Museum is Falling Down, dieser Roman hat diese Elemente, nämlich den Sinn für das Komische, also das auch das, was mir daran so gefällt an diesem Roman und die Sprache des Fiktiven miteinander verbunden und in eine Romanhandlung reingepackt. Das soziale Thema der Empfängnisverhütung und überhaupt Sexualität von katholisch erzogenen jungen Erwachsenen in England ist im Roman so der Rahmen, in dem die Widersprüche sich dann in komischen Verwicklungen austoben können. Denn die soziale Emanzipation der 60er Jahre ist jetzt auch nicht mehr so weit entfernt. Also der wurde 1964 geschrieben und war jetzt kein Roman, der vielleicht irgendwie der 68er Bewegung zuzuschlagen ist. Dazu war David Lodge doch vielleicht so sehr in so einer katholischen Tradition verhaftet. Aber es kommen doch diese ersten Vorzeichen darin vor, zum Beispiel tauchen die Beatles darin auf, die mit einer Limousine durch London fahren. Im Roman geht es um Adam Appleby, Vater von drei kleinen Kindern, der im Lesesaal des British Museum seine Doktorarbeit gerade schreibt über die Struktur langer Sätze in drei modernen englischen Romanen geht es da. Adam und seine Frau Barbara sind katholisch und unterwerfen ihre Sexualität der damals ja noch stärker als heute vielleicht herrschenden katholischen Sexualmoral, obwohl das in England oder Großbritannien ja vermutlich auch nicht so, diese katholische Kirche war ja nicht so stark wie in Bayern oder in südeuropäischen Ländern, aber es gab doch auch Katholiken in Großbritannien. Also da sie keine großen Einkünfte haben, wäre ein weiteres Kind für sie eine absolute finanzielle Katastrophe. Also verhüten sie mit Hilfe der Temperaturmethode, womit ja vielleicht bekanntlich die sichere Zeitspanne nach dem Eisprung ermittelt wird. Da die Menstruation von Barbara aber auf sich warten lässt, haben die beiden natürlich Angst gekriegt und verzehren sich in der Sorge, dass mal wieder was schiefgegangen ist und ein weiteres Kind vielleicht schon auf dem Weg ist. Der Hauptteil der Handlung umfasst ungefähr 24 Stunden, was vielleicht auch eine kleine Referenz an sowohl Ulysses von James Joyce als auch an Miss Dalloway von Virginia Woolf sein könnte. Wie der Titel schon andeutet, verbringt Adam die meiste Zeit im Lesesaal des British Museum, den es ja heute in der Form gar nicht mehr gibt, obwohl es den Lesesaal an sich schon noch gibt, aber er hat seine Funktion als Bibliothek verloren. Die British Library bekam ja 1998 nach sehr langer Bauzeit ein separates Gebäude. Im Lesesaal Im British Museum sind ab 2007 nur noch Ausstellungen zu sehen. Also im Moment ist auch die zukünftige Nutzung so ein bisschen unklar, aber ich glaube, besichtigen kann man das noch. Die British Library ist ja die größte Bibliothek der Welt und hat schon immer wie ein Magnet auf die Literatur und die Schriftsteller gewirkt. Karl Marx hat damals dort gesessen, in den 1850er Jahren vielleicht. Virginia Woolf hat sie genutzt und viele weitere Autoren, die in den einzelnen Kapiteln von Lodges Roman auch in Zitaten vorangestellt sind. Das sind auch sehr lustige Zitate auf jeden Fall. Also es ist ein komischer Roman. Adam fährt morgen früh, ist immer mit seinem Motorroller zum British Museum, nimmt an diesem Morgen zufällig einen Priester aus seiner katholischen Gemeinde auf dem Motorroller mit. Und das ist schon mal recht lustig geschildert, weil der auf dem Beifahrersitz mitfährt und Adam aber sehr gedankenlos fährt. Sie geraten dann in einen Stau, wo, wie ich schon erwähnt hatte, die Beatles in einer großen Limousine vorbeifahren. Das ist ja auch, glaube ich, wieder eine kleine Referenz an den Roman Miss Dalloway von Virginia Woolf, wo jemand, ich glaube, wann spielt das? Im Jahr 1918 oder so, da fährt jemand aus dem Königshaus vorbei, eine höhere Persönlichkeit. Als er dann im British Museum ankommt, bemerkt der Türsteher erstmal, dass sein Leserausweis abgelaufen ist und Adam muss ihn erneuern, worauf Adam erstmal in Ohnmacht fällt. Also eine recht krasse Reaktion, die vielleicht auch seinen sehr angespannten Nerven zuzuschreiben ist. Also ich glaube, er selber steht da kurz vor einem Nervenzusammenbruch. Und in seinem Inneren spielt sich da ein kleiner Albtraum ab. Er träumt nämlich vom Erwerb eines neuen Leserausweises, ungefähr in so einem Stil, in dem Kafka das Schloss geschrieben hat. Also es ist eine direkte literarische Parodie von Kafka. Und das ist so eine Art Running Gag in dem Roman, dass Adam, der Literaturwissenschaftler, immer wieder in Tagträume literarischer Natur verfällt. Also auf diese Art und Weise werden solche bekannten Autoren, deren Bücher nicht nur in London angesiedelt sind, wie Joseph Conrad, also in dem Fall schon Graham Greene, also bei dem auch Ernest Hemingway, weiß ich jetzt nicht so genau, Henry James, James Joyce, Franz Kafka, D.H. Lawrence, Baron Corvo, das ist so ein katholischer Autor, C.P. Snow und natürlich auch Virginia Woolf, wie schon erwähnt, verhackstückt. Adam trifft dann seinen Freund Camel erstmal, der seine Doktorarbeit über das sehr obskure Thema der sanitären Einrichtungen oder sanitären Anlagen, also Toiletten und ähnliches, im viktorianischen Roman schreibt. Aber ich unterbreche jetzt erstmal meine Nacherzählung dieses Romans und spiele ein bisschen Musik. Auf dem Weg zum British Museum begegnet Adam ja den Beatles. Und da habe ich auch mal in der 60er-Jahre-Kiste ein bisschen gewühlt und bin auf die doch sehr tollen Deviants aus London gestoßen, deren Musik irgendwo zwischen den Stooges und linken Bands wie Tonsteine Scherben angesiedelt ist. Hier erstmal das Lied Let's Loot the Supermarket aus dem Jahr 1967. Das waren die Deviants aus London aus dem Jahr 1967. Es ging um das Plündern von Supermärkten. Also man merkt schon, also später war da auch so eine Art Verwandtschaft mit Motorhead und den Pink Fairies, wo auch Leute dann bei Motorhead von, also irgendwie über drei Ecken. Motorhead kam ja auch aus London, sind die verwandt. Aber ich finde die sehr toll. Jetzt aber weiter im Text. Wir befinden uns immer noch in dem Roman The British Museum is Falling Down von David Lodge. Und zwar sitzt die Hauptfigur Adam Appleby gerade im British Museum an seiner Doktorarbeit. Er ist ein bisschen spät aufgestanden, geht immer wieder ängstlich zur Telefonzelle, um seine Frau anzurufen, weil er nämlich Angst hat, dass sie schwanger ist und sie sich noch ein Kind nicht leisten können. An der Telefonzelle vor dem British Museum trifft er einen reichen Amerikaner, der nach Colorado telefonieren will, aber kein Kleingeld dabei hat. Der Amerikaner wird im Lauf der Handlung öfters nochmal auftauchen, also gerade auch am Schluss spielt er eine wesentliche Rolle. Das verrate ich jetzt hier aber nicht. Erstmal bestellt Adam jetzt aber ein paar Bücher für seine Studien und heute nimmt er sich D.H. Lawrence vor, einen bekannten, hoffentlich englischen Autor, ich weiß nicht, 20er Jahre, glaube ich. Da es eine Weile dauert, bis die Bücher da sind, telefoniert er nochmal mit seiner Frau, hat diesmal, glaube ich, seine circa 5-jährige Tochter am Telefon, die berichtet, dass sie ihrem kleinen Bruder mit der Schere den Bauch aufgeschnitten hat, was sich dann aber doch nicht als so gravierend herausstellt, Gott sei Dank. Also er hat eine sehr weit entwickelte kleine Tochter. Wo war ich stehen geblieben? Als er zu seinem Platz von der Telefonzelle im Lesesaal zurückgeht, glaubt er, Halluzinationen zu haben, denn seine Bücher sind auf einmal verschwunden und an seinem Lesetisch stehen urplötzlich drei Chinesen in sehr altmodischer Kleidung rum, die bewundernd den Tisch angucken. Wie sich dann aber herausstellt, träumt Adam diesmal tatsächlich nämlich nicht. Es sind nämlich wirklich Chinesen, die den Lesetisch bewundern, an dem Karl Marx seinerzeit, wie gesagt, 1857 ungefähr, seine Studien zur politischen Ökonomie und zum Kapital ausgearbeitet hat. Ja, wir sehen schon, so richtig gut vorankommen tut Adam mit seinen Studien heute nicht. Deswegen geht er jetzt erstmal mit seinen Freunden Camel und Pond in die Museum Tavern, die heute auch noch existiert. Das ist so ein Pub auf der anderen Straßenseite der Great Russell Street, also der Straße, die da vor dem British Museum und der British Library immer noch entlang verläuft. Und in diesem Pub haben sich schon so berühmte Trinker wie Karl Marx, Arthur Conan Doyle, George Orwell und wahrscheinlich auch David Lodge ihre Bibliotheksbesuche schön getrunken. Die Freunde Camel, Pond und Adam sprechen über Adams Sorgen und Probleme und Camel sagt so aus Spaß, dass Adam wohl so eine Art Neurose hat. Er kann einfach nicht mehr zwischen dem Leben und der Literatur unterscheiden. Aber nicht ganz unschlagfertig antwortet Adam darauf, dass er das sehr wohl noch kann. In der Literatur geht es nämlich meistens darum, Sex zu haben, aber nicht oft darum, Kinder zu kriegen. Und im Leben ist es genau andersrum. Genau das ist auch ein im Roman immer wieder auftauchendes Thema, nämlich der in den 50er und 60er Jahren sehr ausgeweitete soziale Realismus in den Romanen, während gleichzeitig die Ausschnitte aus der Wirklichkeit, die von den Autoren aufgegriffen wurden, sich doch auch immer wieder wiederholen, weil das eben doch vielleicht die Autoren manchmal eine homogenere Gruppe waren, als dass sie die Gesellschaft wirklich so gut repräsentieren würden. Also viele Autoren waren, nur mal um ein Beispiel zu nennen, männlich in einem bestimmten Alter. Viele hatten studiert. Also das muss natürlich nicht so sein, dass das dann die Bereiche der Wirklichkeit, die in Romanen eingefangen werden, dann so total bestimmt. Aber es ist zumindest vielleicht eine Erwägung wert, dass das so manchmal so ist. Andererseits formuliert Adam es auch mal so, später im Roman, in einer kleinen Referenz an Flann O'Briens Roman At Swim Two Birds oder auf Deutsch In Schwimmen zwei Vögel. Es wurde eine so unglaubliche Anzahl Romane in den letzten Jahrhunderten geschrieben, dass sie die Möglichkeiten des Lebens einfach völlig ausgeschöpft haben. Deshalb inszenieren wir alle eigentlich nur noch Geschehnisse, die längst in dem einen oder anderen Roman beschrieben wurden. Natürlich fällt das den meisten Menschen gar nicht auf. Sie denken ganz bequem, dass ihr Leben doch einzigartig ist. Was auch ganz gut so ist, weil man sich erstmal, wenn man sich erstmal darauf einlässt, auf diesen Gedanken, ist der ganz schön verstörend. Ja, die Theorie, die formuliert Adam auf einer Sherry-Party an seiner Fakultät für englische Literatur. Also vielleicht haben da die mehreren Gläser Sherry, die Adam da schon getrunken hat, diese Theorie für ihn auch noch ein bisschen einleuchtender gemacht, als sie ohnehin schon ist. Vor dieser Sendung habe ich mich schon ein bisschen gefragt, ob ich mir nicht mal lieber einen etwas gegenwärtigeren Roman vornehmen sollte. Aber die Fragen, die im Roman aufgeworfen werden, also über die Repräsentation von Wirklichkeit in der Romanliteratur, also das ist, glaube ich, heute auch noch recht aktuell. Und es bringt einen auch wieder irgendwie in die Gegenwart. Zum Beispiel gab es ja vor einer Weile auch in Leipzig diese literarische Debatte, vielleicht auch hier ein bisschen rund ums Literaturinstitut, aber auch überregional in Zeitungen. Es ging da darum, welchen Einfluss auf die Literatur die soziale Lebenswirklichkeit der Autoren hat. Und ob die soziale Herkunft oder die Lebenswirklichkeit vieler momentan angesagter Autoren nicht zu so einer Art Monokultur in den literarischen Themen geführt hat. Also mit der Frage lasse ich euch aber erstmal allein. Also dass die Literatur ist eben eigentlich so vielgestaltig, dass man solche Fragen, glaube ich, auch nur sehr schwer beantworten kann. Deswegen spiele ich jetzt erstmal ein Lied und mache in der Musik einen kleinen Zeitsprung und spiele was von Alternative TV, einer Punkband rund um Mark Perry, den damaligen Macher des Sniffin' Clue Fanzines aus London, nämlich ihren Hit Lost in Room. Ja, Alternative TV aus London mit Mark Perry am Gesang. Von Alternative TV gibt's übrigens eine neue Platte, die eigentlich gar nicht so schlecht klang, also für so eine alte Punkband oder so. Klang ganz gut, also obwohl wir befinden uns ja in einer Literatursendung, weiter also im Text. Vor dem Lied hatte ich ja die Frage aufgeworfen, ob ich nicht mal einen etwas gegenwärtigeren oder aktuelleren Roman mir vornehmen sollte. Da kann ich die lieben Hörerinnen und Hörer beruhigen, insbesondere die, die schon die ganze Zeit auf glühenden Kohlen sitzen und am liebsten ihrem Radio anrufen wollen und sich beschweren über die Unaktualität und völlige Altbackenheit der hier vorgestellten Bücher. Denn ich habe ein Buch in einer Verlosung gewonnen. Es gibt da nämlich den sehr empfehlenswerten Literaturblog Libroskop aus Nürnberg, dessen Macher beim Freien Radio in Nürnberg, Radio Z heißt das, auch Literaturbeiträge sendet. Und dieser Blog Libroskop wurde vor kurzem 2 Jahre alt und hat ein paar Bücher verlost. Und ja, was soll ich sagen? Ich war unter den glücklichen Gewinnern und habe das Buch Die bleichen Füchse, einen sehr aktuellen französischen Roman von Yannick Hähnel, wie auch immer sich das ausspricht auf Französisch, gewonnen. In dem Buch geht es um einen 43-jährigen Franzosen, der seine Wohnung und seine Arbeit verliert und in sein Auto zieht. Auf den Straßen von Paris driftet er so umher und hilft irgendwie illegalen Migranten und verbündet sich irgendwie mit denen. Also das klingt wie ein sehr guter Roman. Wahrscheinlich werde ich den in meiner nächsten Sendung dann mal etwas näher unter die Lupe nehmen. Ja, diesen sehr empfehlenswerten Blog Libroskop könnt ihr unter der Adresse libroskop.wordpress.com angucken. Ansonsten schreibt Tobias Lindemann, der dahinter steckt, auch für die sehr empfehlenswerte Zeitschrift Testcard, wo auch hoffentlich bald mal wieder eine neue Ausgabe von rauskommt. Und noch für andere Zeitungen, aber ja, wo war ich stehen geblieben? Genau, ich war stehen geblieben mitten in einer Sherry-Party an der Fakultät für Englische Literatur und Adam Appleby, die Hauptfigur des Romans The British Museum is Falling Down von David Lodge, hatte gerade seine Theorie zur Problematik des sozialen Realismus im Roman vor den Sherry-trinkenden Zuhörern und Zuhörerinnen ausgebreitet. Dabei hatte ich einen Bezug zu Flann O'Brien, dem irischen Autor des sehr tollen und sehr lustigen Romans At Swim Two Birds oder In Schwimmen zwei Vögel, von Harry Rowald übrigens übersetzt, zumindest teilweise. Dieser Bezug wird übrigens auch von David Lodge selber im Nachwort zu seinem Roman erwähnt, wobei die größte Gemeinsamkeit vielleicht die ist, was von David Lodge von David Lodge wird das diese Gemeinsamkeit selbst auch in einem anderen Buch erklärt, nämlich David Lodge hat noch das Buch Die Kunst des Erzählens, wo es um literaturtheoretische Fragen geht, aber in einem recht populärwissenschaftlichen, verständlichen Sprache. Ich glaube, es war für eine englische Zeitung geschrieben oder so, auf Englisch The Art of Fiction. Da erklärt er das, worum es da geht, nämlich unter dem Stichwort Intertextualität so, ich zitiere, es gibt viele Möglichkeiten, durch die ein Text auf einen anderen verweisen kann. Parodie, Pastiche, Anklänge, Anspielungen, direktes Zitat, strukturelle Parallelen. Einige Theoretiker sind der Ansicht, dass Intertextualität das eigentliche Wesen der Literatur sei, dass alle Texte aus dem Gewebe anderer Texte geflochten sind, ob ihre Autoren es nun wissen oder nicht. Schriftsteller, die sich einem Realismus im dokumentarischen Stil verpflichtet fühlen, werden dieses Prinzip eher abstreiten oder unterdrücken. At Swim Two Birds oder In Schwimmen zwei Vögel ist 1939 in London erschienen, obwohl Flann O'Brien dann natürlich in Dublin noch gewohnt hat, aber in Dublin war es ungleich schwieriger, glaube ich, einen Verlag zu finden. Und als Flann O'Brien das geschrieben hat, da war er gerade mal 23 Jahre alt, hatte für ein Studentenblatt an der University, am University College Dublin, Texte geschrieben, Dann hat er mit seinem Bruder versucht, so eine Satirezeitung namens Blather in Irland zu etablieren, ziemlich erfolglos übrigens, und war dann schließlich als Beamter ins Ministerium für Kommunalverwaltung unter Abteilung Wasserversorgung und Kanalisation gelandet. Also klingt erstmal lustig, aber später hat er seine Karriere in diversen Ministerien noch ausgeweitet. At Swim to Birds hat als autobiografischen Hintergrund aber vor allem die Studentenzeit Flann O'Briens, oder genauer gesagt eigentlich müsste man sagen Brian O'Nolans, denn Flann O'Brien ist nur ein Pseudonym. Und ja, Pseudonyme hat Brian O'Nolan so einige verwendet im Laufe seines langen Lebens. Unter anderem Miles Nagopaline oder Bruder Barnabas und viele andere. Der hat nämlich zeitlebens für Zeitungen satirische Glossen und Kolumnen geschrieben. Und ja, gerade in den Abschnitten des Romans, die als biografische Reminiszenz, also wo eigentlich der Ich-Erzähler aus seinem Leben erzählt. Das ist nämlich ein Student, der vielleicht ein bisschen an Flann O'Brien erinnern soll oder kann oder könnte, wenn man ihn gekannt hätte. Da wird damit nämlich die literarische Freizeittätigkeit und auch die Freizeitbeschäftigung des Ich-Erzählers mit alkoholischen Getränken, hauptsächlich Starkbier übrigens, ausführlich beschrieben. Und das ist auf jeden Fall sehr lustig. In seiner Biografie wird allerdings angemerkt, dass er übermäßig viel Zeit mit Lektüre und angeregten Gesprächen über Literatur zugebracht hätte, kann man allerdings nicht gerade behaupten. In der Universität befand sich neben der Herrentoilette ein Billardraum, in dem Brian oft anzutreffen war. Die meiste Zeit verbrachten er und seine Freunde jedoch in Crogan's Pub, heute O'Dwyer's, an der Ecke Leeson Street, etwa 100 Meter von der Universität entfernt. Ein großes Glas Stout kostete damals 7 Pence, während Porter, das etwas bitterer schmeckte und weniger stark war, 4,5 Pence kostete. Ja, also Flann O'Brien war sehr Literatur interessiert, aber auch sehr an Getränken interessiert. Als literarische Bezugspunkte werden in Schwimmen zwei Vögel vor allem alte irische Sagen und auch diverse Trivialliteratur parodiert, unter anderem Western. Der Western spielt lustigerweise dann in Dublin und die Indianer fliehen, glaube ich, auf einer Straßenbahn und die Cowboys jagen hinterher. Also es ist ein wirklich sehr lustiger Roman. Wo bin ich stehen geblieben? Ein bisschen wird da in den biografischen Reminiszenzen auch das Umhergerenne von Gastwirtschaft zu Gastwirtschaft, das man vielleicht im Ulysses von dem bekannten Jahrhundertroman von James Joyce von daher kennt. Also gleichermaßen ist das ja auch ein bisschen autobiografisch. Joyce erinnert sich da an seine Jugend in Dublin und Joyce hatte selber ja auch am selben University College Dublin studiert und möglicherweise auch in denselben Kneipen verkehrt. es wurde aber eigentlich erst später in diesen Joyce-Topf geworfen, At Swim to Birds. Wie gesagt, die Lebenswelt der von Flann O'Brien und von James Joyce, also oder von Stephen Dedalus in Ulysses oder dem Ich-Erzähler, ist nicht so weit voneinander entfernt. Ja, jetzt möchte ich aber wieder ein bisschen musikalische Erholung mir gönnen und euch auch. Es geht weiter im Umfeld der Band Alternative TV. Mark Perry war ja auch mit den Leuten von Throbbing Crystal befreundet und auf dessen oder deren Label Industrial Records ist tatsächlich auch die nun folgende Single erschienen, was vielleicht ein bisschen erstaunen könnte. Eine Sängerin namens Dorothy mit dem Lied I Confess. Sehr schönes Lied. I like boys in beetle boots and tall slim girls in workout suits. The same brand bags as Philip Marlowe. James Bond, The Saint, Harry Palmer, Tiffany Case, Lolita, Down the Garden Path, Herman Munster, Orson Welles, Bridget Holmes, Let It Rock. Ja, das war die Sängerin Dorothy, also für Industrial Records sehr poppig, würde ich sagen. Aber weiter im Text, es geht immer noch um den London-Roman-Schwerpunkt der in der Sendung Radiotrinkerin bei Radio Plau. Ja, und um ja diese Idee, die sich da herauskristallisiert aus dem Roman A Swim to Birds, ist einfach gesagt, dass der studentische Ich-Erzähler anfängt, einen Roman zu schreiben mit drei völlig verschiedenen Handlungen, in denen es um so verschiedene Dinge geht, wie den Teufel Pooka McFalimi, auch vermutlich aus der irischen Sagenwelt. Dann geht es um John Ferrisky, das ist eine Romanfigur eines gewissen Dermot Trellis, der Autor und Philosoph ist. Und der ist ein großer Moralist, ein christlicher, und möchte einen Roman über die Sünde schreiben, dessen Romanfiguren er sich aber wiederum bei einem anderen Schriftsteller namens Tracy geliehen hat. Und als dritte Parallelhandlung wird dann noch über Finn McCool, einen altirischen Sagenhelden von sehr großer Statur, berichtet. Das ist sehr komisch, wie da die irische Sagenwelt wiederbelebt wird und teilweise auch ins gegenwärtige Dublin, zumindest der 30er Jahre, hinein projiziert wird. Und die Romanfiguren rebellieren schließlich gegen ihren Autor Trellis und beginnen immer weiter, also weiter hinten im Roman, dann ein Eigenleben, und schließlich halten sie sogar so eine Art Schauprozess, vielleicht nach sowjetischem Vorbild, in einem ehemaligen Kino gegen Trellis ab und schreiben ihre Geschichte völlig neu. Flann O'Brien war ja wie David Lodge ein quasi katholischer Autor, obwohl beide vielleicht nicht so sehr praktizierende Katholiken waren, also eher Teil so eines so einer katholischen Kulturumgebung, also vielleicht auch in der Zeit eben Dublin der 30er Jahre, oder ich meine, London ist da schon ungewöhnlicher, weil da doch die anglikanische Kirche, glaube ich, die Bevölkerungsmehrheit stellt. Jedenfalls findet sich in beiden Romanen dieses Thema der moralischen Erzählung und ja, die Untergrabung der guten Moral durch die böse Wirklichkeit. Bei Flann O'Brien ist das der Roman über die Sünde der Romanfigur Trellis, der irgendwie von seinen Romanfiguren im Verlaufe der Handlung also eigentlich als immer korrupter und bösartiger bloßgestellt wird und schließlich auch in seiner schriftstellerischen Tätigkeit sabotiert wird, indem sie ihm Schlafmittel einflößen. bei David Lodge übernimmt diese Rolle des großen Moralisten die Romanfigur Egbert Marymarsh, ein katholischer Schriftsteller, der, wie sich herausstellt, auch ein Doppelleben geführt hat. Seine Nichte Virginia ist nämlich im Sitz eines Manuskripts, in dem der katholische Autor im Stil eines Tagebuchs, wie Virginia sagt, ziemlich heißes Zeug, vermutlich pornografischer Natur, verfasst hat. Ja, aber zur Erholung von diesen schockierenden Enthüllungen möchte ich nochmal kurz Musik vorspielen. Jetzt ein Nebenprojekt der Londoner Band Homosexuals, die es schon ab 1972 gab. Hier mit dem Nebenprojekt Amos and Sarah, mit den Liedern Totem of Thousand Doors und Syphilis Party. Waking so demanding, trying to pick you up. Conversation is sickly. Got a life, not the time. Waiting is terribly tiring, taxing on the nerve. On your own, what's your name? Where do you live? Need a lift? I'm easy. Waiting is so demanding, give the glands a rest. Now the glands are aching. Want a drink? Cigarette. Waiting is so demanding. Single. You should have been here at 5 to 2. You should have been here at 5 to 2. You should have been here at 5 to 2. You should have been here at 5 to 2. You should have been here at 5 to 2. Schon weiter. Das waren Amos and Sarah mit zwei sehr schönen Liedern, auch London 1979, glaube ich. Aber weiter in der schönen Welt der katholischen Literatur. Für mich ist das ja eigentlich doch eine ziemlich fremde und befremdliche Welt, wie wahrscheinlich auch für die meisten von euch, die sich als Atheisten verstehen, was ja Gott sei Dank in Ostdeutschland auch schön weit verbreitet ist. Aber man muss sagen, dass zum Beispiel in Form so herausragender Werke wie Die Mätresse des Bischofs oder Beim Fressen beim Fernsehen fällt der Vater dem Kartoffel aus dem Maul von Eckhart Henscheid, einem meiner Lieblingsschriftsteller, der damals viel für die Titanic geschrieben hat. In Form dieser Romane hat der Katholizismus auch Eingang in die deutsche Literatur gefunden in den 70er Jahren. Und vor kurzem ist mir auch sogar noch ein gegenwärtiges Beispiel für einen Roman unter katholischem Einfluss in die Hände gefallen, nämlich der Roman Die Erfindung der Roten Armee-Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969 des Autors Frank Witzel. Ich glaube, dass diese Autoren den Katholizismus aber eher so als Kindheitstrauma mit sich rumschleppen. Also bei David Lodge oder Flann O'Brien, die haben ja tatsächlich noch in so einer katholischen Umgebung gelebt und vielleicht nicht praktiziert, aber diese Werte waren denen noch stärker verinnerlicht, denke ich. Besonders der Roman von Frank Witzel gefällt mir ziemlich gut, glaube ich. Also der hat aber 800 Seiten und ich bin erst auf Seite 77 und werde das erst hinterher abschließend beurteilen können. Ich zitiere mal kurz aus seinem Roman, um euch einen kleinen Eindruck zu geben. Da ist in dem Roman so eine Art Befragung, wo eine Befragungsperson, ich weiß nicht genau, ob es so eine Art, das ist kein Polizist, glaube ich, aber der Ich-Erzähler wird da so befragt, polizeimäßig. Ich zitiere: Kommen wir lieber nochmal auf dieses Symbol des Ecce Homo zurück, das Sie so stark am Terrorismus beeindruckt hat, weil Sie da praktisch und quasi übergangslos die Bildsprache Ihrer christlichen Erziehung wiedergefunden haben, gegen die sie sich damals vergeblich natürlich zu wenden versuchten. Das sind doch auch eindrucksvolle Bilder und das war ja eben die Ebene, auf der ich ansprechbar war, die ästhetische eben. Ästhetisch, ja, ein seltsamer Begriff in Bezug auf Terrorismus, finden Sie nicht? Finden Sie? Aber zurück zu Birgit Hogefeld. Sie können mir doch nicht erzählen, dass Sie, der Sie sich oft genug im Umfeld der Kirche herumgetrieben haben, niemals mit Birgit Hogefeld zusammengetroffen sind. Zum Beispiel, als sie auf dem Weg zur Orgelstunde war oder von der Orgelstunde kam. Ich kann mich nicht erinnern. Wäre es nicht denkbar, dass Sie als der Ältere Birgit Hogefeld ein Zettelchen zusteckten? Ich will gar nicht von Kasiba sprechen oder meinetwegen sie auch persönlich ansprachen, um mit ihr vor der Pietà zu stehen, die sich neben dem Seiteneingang befindet, wenn man von der Orgel kommt und nach rechts um die Kirche geht, um sie vielleicht dort zu küssen oder und ihr so die mittlerweile in ihrem Kopf herangewachsenen, halbgaren Ideen einzuflößen. Denn von selbst wäre das Mädchen nie auf sowas gekommen. Das wollte lieber seine Bachfugen spielen. Selbst später in der Zelle, als man ihr statt der Orgel eine Blockflöte gab, sprach sie davon, in den Bachfugen ihre Trauer. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ja, das war ein kurzer Abschnitt aus dem Roman Die Erfindung der Roten Armee-Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969, der sehr aktuell ist. Also dieser kurze Ausschnitt wird euch jetzt vermutlich eher verwirrt haben, als euch einen richtigen Eindruck davon gegeben zu haben. Also, aber ich kann sagen, der Roman ist für den Deutschen Buchpreis nominiert, der jetzt auf der im Oktober stattfindenden Buchmesse in Frankfurt am Main vergeben wird. Aber ja, mehr zu dem Roman werde ich euch vielleicht noch erzählen, wenn ich die 800 Seiten geschafft habe. Und jetzt spiele ich erst noch mal kurz ein Lied. Und zwar wieder aus London die Band This Heat mit einer Peel-Session, auch aus den 1977, 78 rum. Das Lied Rimp Romp Rump. Bye. Ja, ich blende mal langsam ein bisschen aus. Ein schönes, langes Lied, Sesit. Wir befinden uns weiterhin in der Sendung Radiotrinkerin. Und obwohl ich zuletzt einen kleinen Abstecher in die deutsche Literatur gemacht habe, befinden wir uns doch noch im vierten Teil meines kleinen London-Roman-Schwerpunktthemas. Hier heute in Form des Romans The British Museum is Falling Down von David Lodge. Und ich kann sagen, ab Seite 132 wird es im Roman furchtbar neblig, was zu einigen sehr komischen Szenen führt. Da steht Adam nämlich im Nebel vor einem Laden für Surgical Goods, wo das Ladenschild flackert und nicht richtig geht. Also er liest da Surgical Goods. Also Surgical Goods ist wahrscheinlich, glaube ich, sowas wie Chirurgiebedarf, einem der wenigen Läden, dem man in London von 1964 wohl auch Kondome verkauft hat und oder kaufen kann. Und da begegnet er wieder diesem Priester aus seiner katholischen Gemeinde, dem er schon frühst begegnet ist. Der will sich im Laden nur kurz von dem sehr dichten Nebel ausruhen und nach dem Weg fragen. Also dem Priester ist natürlich total unklar, in was für einem Laden er sich da befindet, während Adam am liebsten im Boden versinken würde. Er plant nämlich gerade die Durchführung eines Ehebruchs mit Virginia, der Nichte des katholischen Schriftstellers Egbert Marymarsh. Später fährt er mit seinem Motorroller durch den Nebel, der dann allerdings in Flammen aufgeht. Ja, für solche nebligen Stellen muss man diesen London-Roman von David Lodge einfach sehr mögen. Auch wenn man schon mal im British Museum oder in der British Library war, wird man da vieles wiedererkennen und sich sehr freuen. Ja, das Ende des Romans verrate ich hier aber nicht, sondern ihr müsst ihn schon selber lesen und ich habe jetzt auch meine Zeit schon wieder beinahe rum. Ich verabschiede mich mit etwas Musik, nämlich mit nochmal einem Lied von Mark Perry, diesmal ein Solo-Projekt, das Lied Snappy Turns, ein sehr schönes Lied. Also ja, zu sagen ist vielleicht noch, dass von David Lodge natürlich auch andere sehr schöne Bücher gibt. Also beinahe alles von David Lodge ist eigentlich ziemlich toll. Also sehr zu empfehlen ist zum Beispiel Death Sentence, auf Deutsch glaube ich Wie bitte, in dem übrigens der Leipziger Lyriker und Selbstmordforscher Udo Krassow zitiert wird. Ja, auch das, was ich schon erwähnt hatte, Kunst des Erzählens, ist ein sehr schönes Buch. Von Flann O'Brien kann ich vielleicht noch den dritten Polizist, also den Roman Der dritte Polizist, empfehlen. Ja, jetzt trinke ich aber erstmal ein Bier, glaube ich, in Konnewitz und spiele euch das jetzt schon angekündigte Snappy Turns von Mark Perry vor. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. I'm snap, snap, snappy when I do my snappy turns. Yes, I'm snap, snap, happy when I do my snappy turns. They're looking for me in the cities, so I had to come out here where everybody's laughing and the wolves don't have any ears. Yes, I'm snap, snap, snappy when I do my snappy turns. Yes, I'm snap, snap, happy when I do my snappy turns. There's a little place I know way up the back of town where they sell all sorts of dopey things for a dopey little clown. Oh yes, I'm snap, snap, snappy. Oh, when I do my snappy turns. Oh, yes, I'm snap, snap, happy. Oh, when I do my snappy turns. I buy my bits in the little place with the few coins that I get. I'm snap, snap, snappy. When I do my snappy turns, oh yes, I'm snap, snap, happy.